Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Über 30 Kinder- und Jugendbücher hat sie geschrieben. Über 300 literarische Werke hat sie übersetzt. Darunter viele Bücher von israelischen Autoren. Und so wurde Mirjam Pressler auch zu einer großen und viel ausgezeichneten Vermittlerin jüdischer Kultur in Deutschland. Gestern ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben. Am Telefon ist jetzt Petra Alber. Sie leitet dem Verlag Gelsen-Gelberg den Bereich Kinder- und Jugendbuch. Mirjam Pressler gehörte da zu ihren langjährigen Autorinnen. Guten Tag, Frau Albers. Guten Tag. Wer immer Mirjam Pressler begegnet ist, auch ich hatte mehrmals die Freude, der erzählt gern von dieser Frau, so ihrem natürlichen, ungespreizten Wesen, ihrem Humor. Wie haben Sie, Frau Albers, Mirjam Pressler erlebt? Ja, sehr ähnlich. Es ist sehr, sehr schade und sehr traurig, dass sie gestorben ist. Auch wenn wir schon wussten, dass sie wahrscheinlich nicht mehr sehr lange leben wird, ist dann das Ereignis fürchterlich. Wir haben ihr gestanden, haben eigentlich gesagt, sie war ein toller Mensch. Sie war klug und allenfalls reich, neugierig, wissbegierig. Sie konnte sehr kritisch sein, sie war aber nie nachtragend. Sie hat immer aufklärerisch gearbeitet. Sie hat unglaubliche Werke geschrieben und übersetzt in einer ihr ganz eigenen Sprache. Trotzdem hat sie immer die Sprache des anderen gefunden. Sie war ein sehr großer Mensch. Was hat sie denn als Autorin, so als geistige Persönlichkeit so besonders gemacht für Sie? Ihre eindringliche persönliche Überzeugung, wie sie die Werke geschrieben hat und welche Werke sie übersetzt hat. Sie hat ja auch ausgewählt, was sie übersetzt. Und vor allem, für sie war das Wichtigste, was sie immer gesagt hat, die Sprache. Ich kann ohne Sprache nicht sein. Und das hat sie, glaube ich, bis zu ihrem Tod auch getragen. Also sie hat ja auch den großen Roman nochmal geschrieben, den wir jetzt veröffentlichen, weil Sprache von Kindheit an immer der Schlüssel für sie zur Welt war. Mit Sprache konnte sie die Welt erfassen, mit Sprache konnte sie auch ihre Welt begreifen. Und das machen auch viele ihre Bücher aus. Und sie hat ja auch eine ungeheure Neugier auch gehabt. Ne? Ja. Wir haben vorhin eine Stunde mit ihr gehört, das war ein Gespräch, das wir im vergangenen Sommer hier im Deutschlandfunk Kultur geführt haben. Und da hat sie noch irgendwie so eine Energie versprüht. Das war schon auch eine Powerfrau. Auf jeden Fall. Sie hatte auch noch ganz viele Pläne, was sie schreiben wollte, was sie erzählen wollte. Das hätte noch für viele, viele Jahrzehnte eigentlich gereicht. Im Gespräch hat sie damals auch ihren Roman schon annonciert, der jetzt im März erscheint. Sie haben es selbst gerade kurz erwähnt, Frau Albers. Dunkles Gold wird der heißen. Um was wird es da gehen? Ja, das ist fast, wenn man das sagen muss, das ist fast schon ein kleines Vermächtnis. Es ist ein aufwühlender Roman, der sowohl im Mittelalter, zur Zeit der Pestpogrome spielt, als auch im heutigen Erfurt. Er wird aus den Augen zweier jugendlichen Mädchen erzählt, was auch schon viel von Mirjam Pressler erzählt. Und es geht über jüdische Identität und Antisemitismus, aber auch über Liebe und Hoffnung. Und damit umfasst er die zentralen Themen, finde ich, die auch Mirjam Pressler, über die sie geschrieben hat und die sie uns Lesern auch immer so vor Augen geführt hat, woran man darauf achten muss und wo man auch vorsichtig sein muss und was man nie kaschieren darf. Und das zeichnen ja auch alle ihre Geschichten aus, ob sie über Bulimie, über Antisemitismus schreibt. Sie hat dann unglaublich so was Eindringliches und Warnendes und ist immer voller Hoffnung gewesen. Zum Gedenken an Mirjam Pressler. Gestern ist die Schriftstellerin und Übersetzerin gestorben. Petra Albers vom Verlag Gels und Gelberg hat mit ihr zusammengearbeitet. Vielen Dank Ihnen, Frau Albers, für das Gespräch. Gerne.